Ja, herzlich willkommen zur klingenden Sendung, zur Sendung für aktuelle Musik. Wie immer, jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr. Was man im Hintergrund hört, ist Peter Strickmann beim letzten Festival des Verbands für aktuelle Musik Hamburg, Left of the Dial. Davon gleich mehr. Und jetzt kurz ein Überblick über die nächsten zwei Stunden. Was wird Klingding heute vorstellen? Und das lässt sich relativ kurz sagen. Also erstmal Aufnahmen vom Kurzfilmfestival Left of the Dial, das am 4.9. im Parks stattgefunden hat. Ein Kurzfestival, einen Abend mit Peter Strickmann, Angela Anzi, Tizia Zimmermann, Pablo Lienhardt, Lorena Izquierdo, Beat Keller und Axel Dörner. Von allen habe ich Live-Aufnahmen von dem Konzert, die natürlich auch die Umgebung relativ deutlich einfangen, was da sonst auf dem Parks los ist. Danach wird es weitergehen mit Tracks von Burkhard Beins, Gerhard Lebig, Annika Kahrs, Elio Amberg, Silvan Schmidt, Samuel Rogers, Richard Scott, der Band Irreversible Entanglement, mit Kamea Ajewa, Kier Neuringer, Achilles Navarro, Luke Stewart, Chesser Holmes. Dann Aufnahmen vom Duo Sugarstick and Xerox. Und dann relativ bald, wahrscheinlich so in 20 Minuten, ein Kurzfeature über Dieter Roth, den Künstler, der vor ca. 20 Jahren gestorben ist, und Aufnahmen mit ihm und von ihm. Weitere Aufnahmen mit Bill Smith, Malcolm Goldstein, Christian Alsplund, Steve Ricks. Und wenn die Zeit es noch lässt, Aufnahmen von MEV, dem Ensemble mit Frederik Arschewski, Alan Bryant, Alvin Curran und John Fiete Blaise. Okay, nach dem Name-Dropping. Was in dieser Sendung auch eine Rolle spielen wird, sind die Texte, die die Musikerinnen und Musiker in ihren Veröffentlichungen abdrucken, reinbringen und wie sie sich praktisch darstellen, wie sie versuchen, das auch verbal rüberzubringen, was ihnen musikalisch wichtig ist. Ob das geht, ist eine alte Frage und die ist immer wieder aktuell, so wie die Musik, die wir jetzt gleich hören werden. Und zwar, ich gehe mal weiter mit Peter Strickmann, der war der Opener von dem Festival Left of the Dial am 4.9. und hatte einen Tisch aufgebaut mit verschiedenen, ja, so Objekten, also manche, die, denen man das ansieht, dass sie irgendwas mit Klängen zu tun hat, andere nicht unbedingt. Ich glaube, es war auch noch Elektronik dabei. Ich habe jetzt nicht mich über den Tisch gebeugt und es genauer angeguckt, aber beim Hören konnte man das feststellen. Er hat auch was mit Sprache, Stimme gemacht. Das kommt leider in der Aufnahme nicht so gut rüber, aber hören wir mal rein. Thank you. Ja, wie man hört, die sprachlichen, also das sprachliche, die sprachliche Aktivität von ihm ist nicht so sonderlich gut zu hören bei der Aufnahme. Live war es besser, aber auch nicht optimal. Ich weiß nicht, ob das ein Problem war mit der Aussteuerung. Auf jeden Fall, oder das sollte so sein, habe ich ihn jetzt nicht gefragt. Interessant ist auch ganz, finde ich, was Peter Strickmann in seiner Homepage schreibt und da in seiner Vita, ich zitiere mal, ich bin ein Künstler, der in öffentlichen und häuslichen Umgebungen klingende Aktivitäten durchführt, installiert und manipuliert. Mit einfachen und sparsamen Mitteln strebe ich im Allgemeinen eine gemeinsame Klang- und Hörpraxis an, die zwischen Aktion und Wahrnehmung oszilliert und sich auf das vibrierende Ding und seine sozialen, akustischen und theatralischen Rückkopplung konzentriert. Bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen improvisierenden Musikgruppen oder Geräuschemachern und bei Ausstellungen in unterschiedlichen Kontexten beobachte ich die Potenz von Klangerzeugung und die Gewohnheiten des Zuhörens in verschiedenen alltäglichen oder außergewöhnlichen Situationen. Also man kann sich so ein bisschen was darunter vorstellen, natürlich, klar, die Realisierung kann eine ganz andere sein. Ich kenne jetzt auch die Arbeit von Peter Strickmann nicht so, dass ich sagen könnte, das, was wir da hörten bei dem Festival, ist so sozusagen prototypisch für die jetzige Zeit in seiner Arbeit. Okay, ich gehe weiter zu dem nächsten Beitrag an dem Abend. Das war Angela Ansi, eine Künstlerin, die, glaube ich, ursprünglich aus der Schweiz kommt, die mehr in der bildenden Kunst zu Hause ist, als Installationskünstlerin. Und für dieses, glaube ich, auch ein gewisses Wagnis war, in diesen öffentlichen, offenen Raum zu gehen, also nicht im geschlossenen Raum eines Ausstellungsraums oder Galerie zu gehen, sondern in so einen offenen Raum zu gehen und dort ihre verschiedenen Objekte, sagt jetzt nicht viel, es sind zum Teil aus Holz, zum Teil aus Keramik. Es gab einige, ja, so, wie nennt man das nochmal, diese Propellerteile, die einen kühlen sollen, also so Lüfter an verschiedenen Stellen. Und ihre Performance war praktisch, dass sie diese Teile ausgeschaltet hat und zum Teil mit beweglichen Funkmikrofonen bestückt hat. So. Und daraus ist dann jeweils, je nachdem, also wenn jetzt an so einem Lüfter dieses Propellerrad, wenn das mit so einem Papier, mit so einer Papierfolie bedeckt war oder mit Aluminium oder so, gab es eben ganz unterschiedliche Geräusche, die dann sich ergänzt oder überlagert haben, und dadurch entstand so eine Reihung mit diesen verschiedenen Objekten, die sie in den Raum da gebracht hat. Das war so ein bisschen überdacht, aber nach einer Seite offen. Man hat ja auch gerade die Nebengeräusche gehört. Also was heißt die Nebengeräusche? Die Geräusche, die in der Umgebung waren. Und von ihr habe ich auch eine Aufnahme. Ich habe schon festgestellt, es ist schwer rauszuhören, was da im Einzelnen passiert. Da spielt eben das Sehen auch eine große Rolle, und das Sehen hört dann doch auch einiges dazu. Also man konnte ganz gut hören, dass da auch zum Teil so Resonanzkörper verwendet wurden, die dann den Klang dieser kleinen Wasserinstallation, wie so eine künstliche Pumpe, das hat ja auch so ein bisschen was von so Utopielandschaften, wo so eine künstliche Wasserpumpe dann vor sich hin plätscherte, dann eben noch so einen Resonanzkörper bekam in der Nähe. Und so hatte das so eine Abfolge von Aktionen. Ein bisschen schade fand ich, dass sie dann, nachdem alle Stationen sozusagen bespielt waren, den Set beendete und nicht noch mit den verschiedenen bespielbaren Objekten neue Kombinationen ausgetestet hat oder angespielt hat. Aber okay, gut, das ist meine außenherkommende Wahrnehmung, aber nur einfach so als Anregung. Als nächstes war ein Duo Tizia Zimmermann und Pablo Lienhardt. Pablo Lienhardt und sie haben vor kurzem, die hatte ich auch bei der letzten Sendung vorgestellt, ein Album rausgebracht auf Bandcamp. Deshalb hier nur zum Vergleich, falls jemand das zuletzt gesehen hat, gehört hat in der Sendung, eine Aufnahme von dem Festival. Das ist natürlich immer ein Problem, wie kriegt man so einen Sound, der jetzt ziemlich ausgearbeitet in einem Album erscheint, kriegt man den auf die Bühne oder kriegt man den nicht auf die Bühne? Soll das überhaupt so auf der Bühne klingen? Das ist noch eine andere Frage. Hören wir einfach mal rein. Thank you. Nach dem Ausschnitt des, aus dem Set von Tizia Zimmermann und Pablo Lienhardt ein Ausschnitt aus dem Trio-Auftritt von Axel Dörner und Ciao Ciao Cello, wobei Ciao Ciao Cello nicht komplett war. Das war Lorena Izquierdo Stimme und Beat Keller Feedback Electric Gitarre. Und Axel Dörner wäre eben dazugekommen. Ciao Ciao Cello ist ein anderes Ensemble, aber wurde halt so angekündigt, weil es wohl eine Bekanntheit hat. Und hören wir auch einfach da an, nochmal gleich rein, weiter. Lorena Izquierdo Aparicio, die wir gerade gehört haben, ist eine valencianische Sängerin, Dichterin und Performance-Künstlerin, die in Valencia und Berlin lebt und in ihren Stücken erforscht sie, schreibt sie in ihrem, oder wird von ihr geschrieben, das, oder über sie geschrieben, in ihren Stücken erforscht sie verschiedene Konzepte und Erfahrungen mit Körper, Raum und Objekten. Mit Aktion, Stimme und Poesie kombiniert sie all diese Elemente in einer relationalen Anarchie. Relationale Anarchie habe ich jetzt bisher noch nicht gekannt, denn aus den, diese Kombination der beiden Wörter. Aber es kann natürlich sein, dass das so auf so eine, also es ist eine Übersetzung aus dem Englischen und da kommen ja manchmal so ein bisschen neue Wortschöpfungen zustande. Ich gehe mal weiter in dem Text über sie. Sie hat umfangreiche Erfahrungen mit freier Improvisation. Theoretisch beschäftigt sie sich mit experimenteller Kunst und Beziehungen zu Erfahrung und Wissen, somit mit den Möglichkeiten, ein Leben der Dissidenz zu führen, das glücklicher sein könnte. Schön formuliert. Sie weicht vom normativen Diskurs ab, indem sie das Absurde, das Delirium, die Zerbrechlichkeit, die Intuition und die Intensität nutzt, um andere Formen der Artikulation zu finden und sich von der Standardisierung des Verhaltens in dem, was sie Action Poetry nennt, zu entfernen. Also praktisch auch so ein Versuch, nicht in so eine Standardisierung, also in so eine Wiederholung, Redundanz von Verhalten zu kommen, in dem Fall jetzt in Bezug auf Action Poetry. Soweit ein Text von oder über Lorena Izquierdo Aparicio, die wir gerade als Teil des Trios gehört haben. Beat Keller ist E-Gitarrist, Komponist, Tontechniker, wohnt in der Schweiz in Berlin, hat eben diese elektrische Feedback-Gitarre entwickelt und arbeitet mit erweiterten Spieltechniken und Gitarrenstimmungen. Der dritte war Axel Dörner, vielleicht einigen schon bekannt. Ich habe ihn zum ersten Mal, ach, das ist schon reichlich lang her, im NDR, im Liebermann-Saal gehört, mit Schlippenbach und Rudi Machal. Ich weiß gar nicht, wer der Schlagzeuger war. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall mit einem Komplettprogramm der Stücke von Thelonious Monk und da hat er Trompete gespielt. Er ist sehr aktiver Teil der Berliner Echtzeit-Musikszene und schreibt selbst oder über ihn wird selbst geschrieben, über ihn selbst wird geschrieben auf seiner Webseite. Ich zitiere: Die meisten Ensembles, in denen er mitwirkt, zeichnen sich durch eine nicht hierarchische Zusammenarbeit der beteiligten Musiker aus. Die von ihm geschaffene eigene Sprache basiert neben der Verwendung der mikrotonalen Trompete auf der Verwendung von Klangtexturen und weißem Rauschen. Also das ist schon ein ziemlich wichtiger Bestandteil seiner, gerade in der Improvisation seiner Musik, also mikrotonale Trompete, vielleicht auch noch dazu gesagt, das konnte man ja jetzt nicht so sehen, er hat eine Sonderanfertigung von Trompete, die so einen veränderbaren Zug hat, wie bei der Posaune, wo man das kennt, wo die immer so kräftig rudern mit dem Arm, um die Glissandi zu spielen. Sowas hat sich Axel Dörner mal anfertigen lassen. Das Rauschen war auch ganz gut zu hören und seine Slaps vielleicht, sagt es dem einen oder anderen was, also diese kurzen Blop, Blop, Blop, Blops, jetzt in der Aufnahme. Also soweit die Aufnahmen, die Live-Mitschnitte eben im Freien aufgenommen, im Parks, dem Raum neben, der Fläche neben dem Kraftwerk Bille und dem Kanal. Und ich gehe mal gleich weiter zu einer Aufnahme, die kleiner Kulturschock vielleicht für manche jetzt ist, die sonst eine gewisse Ästhetik in der Sendung erwarten, aber ich glaube, das löst sich dann mit der Zeit auf und vielleicht dazu gestellt, es hat was mit Dieter Roth zu tun. Mal sehen. Musik Ja, was man jetzt natürlich nicht sieht, das ist eine Aufnahme von dem Video, ist, dass die Musikerinnen und Musiker ihre Plätze wechseln. Wieder eine Pause mit Platzwechsel. Thank you. eine Live-Aufnahme des Konzeptes, des Konzeptes Strings von Annika Kars. Beteiligt war das Caribe-Quartett, ein brasilianisches Quartett mit Streichquartett mit Orchestermusikern Guilherme Teixeira, Lais Trabares, Nathalie do Vale und Priscilla Gabriele. Und die haben eben die ersten Takte des Streichquartetts Opus 14, 4 in C-Moll von Ludwig van Beethoven gespielt, das um 1800 geschrieben wurde. Dann gab es immer Positionswechsel, also praktisch die Instrumente blieben an der gleichen Stelle, aber die Musikerinnen haben so den nächsten Platz eingenommen und auf dem Instrument dann das gespielt, wozu sie eben in der Lage waren. Und so ist dann dieses Musikstück entstanden, das wir gerade gehört haben, beziehungsweise diese Inszenierung. Gut, das war eine Arbeit, die Annika Kars 2015 beigesteuert hat zu der Ausstellung Und weg mit den Minuten, Dieter Roth und die Musik, die im Hamburger Bahnhof in Berlin gezeigt wurde. Und jetzt gab es vor ungefähr einem Monat eine Aktion des Kampnagel Sommerfestivals. Das hat 6 künstlerische Arbeiten in Auftrag gegeben, die in Form von Audioguides durch das Hamburger Dieter-Roth-Museum in der Abteistraße 57 führen. Diese Aktion war zwischen dem 5. und 15.08.2021. Ich habe es irgendwie zu spät mitgekriegt und habe leider keine dieser Führungen mitgemacht. Das ist auch so ein bisschen speziell. Man muss sich da anmelden. Es kostet, sind auch nicht so unbedingt Zeiten, wo ich Zeit habe. Also ich glaube zweimal die Woche und dann gibt es einen Tag, wo es irgendwie günstiger ist. Alles kann man nachgucken auf der Webseite des Dieter-Roth-Museums in Hamburg. Oder habe ich da auch einen Link drin? Ja, ich habe da einen Link drin. Auf der Webseite der Klingding-Sendung. Die hat die Adresse www.hierunda.de/klingding.html. Da ist allerdings mehr der Link jetzt zu Dieter Roth, dem Schweizer Künstler, der eben vor circa 20 Jahren gestorben ist und davor ein umfangreiches Werk geschaffen hat, mit dem dazugehören Zeichnungen, Malerei, Skulpturen, eben auch Tonkunst, also Tonaufnahmen und Filme und Texte. Und mit seinen Arbeiten ist das Hamburger Dieter-Roth-Museum ausgestattet, das der Künstler zu Lebzeiten in einem mehrstöckigen Privathaus einrichtete und wo seine Schokoladenskulpturen, Schimmelbilder und Instrumentenreliefs zu sehen sind. Dieter Roth war auch auf der Bühne und hat allein oder mit Künstlerkollektiven gespielt, sogenannte selten gehörte Musik. Er hatte eine Liebe zur klassischen Musik. Gut, das ist ja alles nicht so wichtig, aber ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant, auch mal was von ihm zu hören. Und eine gute Adresse ist da natürlich wie immer in solchen Fällen, wo es um auch so den Übergang von Bildnerkunst, Musik, Performance und so weiter geht. Die Webseite Ubu, also ubu.com, und da habe ich gefunden zum Beispiel die Abschopf. Habe ich das falsch geschrieben oder heißt es wirklich Abschopf-Symphonie? Interpretiert von Arn Hausmann, Attersee, Meyer, Hermann Nitsch, Gerhard Rühm, Tomkins, Schwarz und Oswald Wiener und eben Dieter Roth. Und das hören wir mal rein. Thank you. ein Ausschnitt von der Abschopf-Symphonie, die anscheinend 1997 erschienen ist. Und im Begleittext spricht Diderot, oder der Begleittext spricht über eine Reise von Diderot und Oswald Wiener nach Island und dass eben diese Performance im Rotzustand 1977 auf Langspielplatte veröffentlicht wurde und viele sich gewundert haben, dass so eine schlechte Aufnahme überhaupt rausgebracht wurde, aber dass es eben Absicht war und ganz klar bewusst so sein sollte. Eine weitere Aufnahme unter Mitwirkung eines ortsansässigen Hundes namens Chispas Louis hören wir jetzt. Ja, jetzt geht's schon los. Wir haben es schon, ja. Es läuft schon. Naja. Da ist nicht das und das. Ob das. Wie heißt das? Geht los. Ja, ich habe jetzt schon eingestellt. Ja, also jetzt stopp. Wir können das ja dann sehen. Wir können das ja wieder, später wieder rausschneiden. Ja, selbstverständlich. Willst du das nicht? Möchtest du das nicht haben? Was wir jetzt brauchen, ist einfach, in meinen Augen sieht es jetzt so aus. Wir füllen jetzt ein dieses Band und dann gehen wir sofort in die Plattenfirma. Und vielleicht machen wir 90 Minuten und haben ein Doppelalbum. Ja. Sollen wir die Klebern festnageln? Ja. So. Ja. Hammerschläge. Paff! Kannst du deine Schrift, was wir da den Klebern und was wir den Klebern verpflichtet haben? Ja, ich frage mich nur, wo das Mikrofon ist, dass ich es in der Mitte den. Ach, hier ist es wahrscheinlich, ne? Das kann nur sein. gleichzeitig zwischen uns beiden ist. Ja, in der Mitte. Ich setze mich zu mir. Ich setze mich nebenan. Nein, bitte nicht. So. Bleib ruhig da sitzen, oder? Ja, ja, schau, wo es mir gerade. Ein kurzer Mix mit zwei Aufnahmen. Hart ins Gericht, zart ins Gesicht. Dieter Roth und Arnulf Rainer, das war das Gespräch. Und die Lorelei war das andere. War das die Lorelei? Ja, Lorelei. Lorelei. Und davor hatten wir noch Dieter Roth mit Canciones di Katak gehört. Eine musikalische Zusammenarbeit von Dieter Roth und Richard Hamilton. Und einem Hund namens Chispas Louis. Das also das Kurzfeature heute über Dieter Roth mit der Empfehlung, das Museum zu besuchen. Und ich gehe jetzt gleich weiter mit einer Aufnahme. Ja, ich spiele sie erstmal an und dann spreche ich darüber. Kleinen Moment, es geht los. Thank you. Gérard Lebic, verschiedene Elektronik und Burkhard Beins, Amplified Ride Cymbal, Additional Sine Wave and Synthesizer. Allerdings Synthesizer nur auf zwei Tracks. Wir haben jetzt gerade Track 2 gehört, aber die mit den Synthesizer, den haben wir nicht gehört. Das ist der dritte und der vierte. Ein Album, das aktuell erschienen ist, An Alphabet of Fluctuation, eingespielt von den beiden, erschienen bei Inexhaustible Editions, dem Label, das einmal ja, materiell greifbare CDs rausbringt und auch das veröffentlicht auf Bandcamp. Burkhard Beins, ein wichtiger Musiker der Berliner Echtzeitmusikszene, die ja schon vor über 20 Jahren so eine Neigung zur Reduktion und zum Wegnehmen des Überflüssigen hatte, und den Weg ist er wohl weitergegangen, wie sich das gerade anhörte, und in dem Fall eben in Zusammenarbeit mit Gérard Lebic, ein polnischer Künstler, Musiker, Improvisator und Saxophonist, der mit Hilfe akustischer und elektronischer Medien sich mit den Phänomenen wie Zeitraum und Wahrnehmung von Schallwellen beschäftigt. So steht es in dem Plattentext, und gleichzeitig auch, dass er als Veranstalter auch ziemlich aktiv ist und mit verschiedenen bekannten Musikern, wie das immer so steht, zusammengespielt hat. Wir gehen gleich weiter, und zwar mit The Secret Colors. The Secret Colors ist nun eine ganz andere Ästhetik, auch ein bisschen andere Zeit. Na, so anders ist sie nicht. Eigentlich von 2013, ist noch nicht so lang her. The Secret Colors ist eine CD-Compilation zusammengestellt von dem Pianisten, der, glaube ich, auch andere Instrumente spielt, Christian Asplund. Und in dem jetzt zu hörenden Track hören wir ihn zusammen mit Bill Smith. Und Bill Smith war eigentlich derjenige, der mich zu dieser Aufnahme gebracht hat, weil er als derjenige gilt, der als erster die Multiphonics, also die Mehrklänge auf der Klarinette, entwickelt hat und auch populär dargestellt hat in verschiedenen Zusammenhängen. Er kommt eigentlich so von seinen Anfängen mehr aus der Jazzmusik, also ist, wann ist er geboren? 26, fast genau vor, na, wie viel ist das? 75, 74 plus 21, 95 Jahren in Sacramento am 22. September und ist vor eineinhalb Jahr gestorben und hat eben Klarinette gespielt in jungen Jahren, auch zusammen mit Benny Goodman war sein Vorbild, aber er hat nach dem Vorbild von Benny Goodman eben in verschiedenen Bands gespielt, Jazzbands und Tanzbands und Swingbands, und hat auch eine Zeit lang zusammen studiert mit Dave Brubeck und hat dann später so ein bisschen offeneren Weg eingeschritten, wo er eben sich mit Spieltechniken auf der Klarinette beschäftigt hat und unter anderem eben die Smith Multiphonics entwickelt hat. Also Smith Multiphonics kommt von ihm, Bill Smith, eben auf der B-Klarinette, also nicht auf der Bass-Klarinette, sondern auf der B-Klarinette. Und hören wir einfach seine Musik, ein 5-Minuten-Track zusammen, Bill Smith zusammen mit Christian Asplund. Thank you. Genau, da war ein dritter Musiker dabei. Steve Ricks hat Posaune gespielt. Noch ein bisschen mehr zu Bill Smith, um den es mir jetzt hauptsächlich geht. Bill Smith, der hier gerade Klarinette gespielt hat und eben die Multiphonics als eigenes neues Klangmittel für die Klarinette verwendet hat und auch bekannt gemacht hat, auch mit Kompositionen, die wohl so im Bereich des Third Stream, das ist vielleicht ein Begriff, der gar nicht mehr so geläufig ist, Third Stream, was ist damit gemeint? Die Idee sozusagen, die komponierte Musik mehr europäischer Prägung mit der afroamerikanischen, also mit dem Jazz, mit der Jazzmusik zu verbinden und daraus was Drittes zu machen, als Synthese. Gunter Schuller war damit darin relativ bekannt. Okay, es ist mehr oder weniger gescheitert, sowohl wenn es, also es gab eigentlich, ja gut, es gab von der Jazz-Seite Musiker, die das versucht haben, von der Klassikseite oder von der komponierte neue Musikseite natürlich auch Leute. Es waren eigentlich meistens ein bisschen kurzfristige Projekte, die dann irgendwie auch nicht so einen großen Nachhall hatten. Aber Bill Smith hat auch mit anderen Musikern zusammengearbeitet, unter anderem Luigi Nono oder mit Pauline Oliveros, die eben im Bereich komponierte und improvisierte Musik schon einiges und auch in Konzepten bearbeitet hat. Luigi Nono, hoffentlich einigen bekannt, als Komponist in Italien, der so einer der prominentesten Vertreter der neuen Musik da war. Das hatte da mit dem Guggenheim-Stipendium zu tun, das Bill Smith für 6 Jahre nach Rom gebracht hat. Gut, ich gehe weiter mit Aufnahmen, die ich gesammelt habe in den letzten 3-4 Wochen. Zum allergrößten Teil bei Bandcamp erschienen. Also Bandcamp scheint irgendwie so der Ort zu sein, worüber die aktuelle Musik, ob das nun Improvisation, Neues Musik, zum auch nicht wenig, und wo die sich irgendwie veröffentlicht. Bei neuer Musik ist es natürlich noch ein bisschen anders. Da gibt es noch oft CD-Veröffentlichungen, die dann eben auch noch von sozusagen Verlagen wie Vargo oder was ich zuletzt vorgestellt habe, rausgebracht werden. Aber das ist ja auch mit einem finanziellen Support verbunden, der in der Impro-Musik so gut wie nie vorhanden ist. Und das Medium der Wahl ist dann eben Bandcamp, weil das, also Bandcamp hat so eine Regelung, dass praktisch man kann da sein Album veröffentlichen, und wer das dann kauft, zahlt einen gewissen Anteil an die Musikerinnen, ist natürlich immer so, aber bei Bandcamp, was eben anders ist, mit Smartphone oder mobilen Computerteilen kann man eben ständig Bandcamp hören. Also man kann praktisch die Aufnahmen, auch wenn man sie nicht kauft, ständig hören. Ich habe es jetzt noch nicht so exzessiv gemacht, dass ich sagen kann, ob da dann auch irgendwann Werbeeinblendungen sind, so wie bei Soundcloud, wo das dann schon ganz schön frustrierend sein kann, wenn man sich gerade in einem Track irgendwie wohlfühlt und den hört, und dann zack, knallt da so ein Werbemusikblock rein. Jetzt knallt kein Werbemusikblock rein, und zwar in der Aufnahme Untitled. Untitled ist ein Track von Samuel Rogers, Piano, Objekte, und Richard Scott, Viola, Mandoline, E-Bow und Objekte. Samuel Rogers am Klavier mit Objekten und Richard Scott, Viola, Mandoline, Ebow und Objekten auf dem Album, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall heißen die Tracks alle Untitled. Und die beiden kommen aus England, sind zum Teil nur Musiker oder Künstler und Musiker, Improvisatoren, Tontechniker, Performancer, Performer und Installationskünstler und sind so ungefähr, also zum Teil seit 10 Jahren oder um diese Zeit, musikalisch aktiv. Ja, wieder so ein Stück, das war nicht zu leise ausgesteuert, das ist die Option war so, es sollte so sein. Und die Kontinuität spielt anscheinend auch eine große Rolle. Neben dem reduzierten musikalischen Material, was dann zu hören ist. Eine kurze Aufnahme soll hinweisen auf ein Duo aus Zürich und oder Maastricht, also aus Zürich und Maastricht, die eben mir eine Anfrage geschickt haben, ob sie denn irgendwie in Hamburg spielen können. In der Zeit, in der sie gerne in Hamburg spielen würden, das ist der 7. bis 10. Oktober, ist mir das aber nicht möglich, was zu veranstalten für die beiden. Und zwar sind die beiden Elio Amberg am Saxophon und Silvan Schmidt Trompete. Beide spielen akustisch und verstärkt, haben gerade ein Bandcamp-Album veröffentlicht und es gibt ein kurzes Promo-Video auf Vimeo. Wie gesagt, auf der Klingding-Webseite sind auch die Links, ich glaube, nee, von den beiden noch nicht, aber von kommen dann noch dazu. Ja, gut, und jetzt hören wir sie. Das war's schon. Bisschen laut ausgesteuert am Anfang, ich gebe es zu, aber das ist der Nachteil von so einfachen Abspielern. Die zeigen zwar die Amplituden, aber so erkennbar ist es nicht, dass es so dermaßen laut ist am Anfang. Okay, es geht gleich weiter mit Sugar Stick and Xerox sind 3 Musiker. Luke Calzonetti, Synthesizer, Brandon Dockery, Drums, Tom Jackson, Klarinette, Bassklarinette. Das ist eine Aufnahme von 2019, ist auch auf Bandcamp erschienen mit dem gleichen Namen, Stick and Xerox. Und das Stück, das wir jetzt hören, heißt Yahoda. Sugar Stick and Xerox mit zwei Tracks. Zuerst hörten wir Yahoda und dann The Human Personality. Ja, wie lässt sich so eine Musik beschreiben? Sie selber versuchen das oder für Sie wird es gemacht mit einem Text, den ich jetzt zitiere. Energetische, aggressive und hypnotische Synthi-Klarinette, Schlagzeug-Workouts, die aus der Zusammenarbeit von drei Musikern entstanden sind, von denen jeder eine eigene Stimme im Underground hat. Luca Calzonetti liefert einen heißen Hammer von Synthesizer-Patterns, die das sparsame, peitschende und treibende Schlagzeugspiel des Berliner Musikers Brandon Doherty ergänzen. Zu guter Letzt steuert der in London lebende Tom Jackson eine heftige Klarinette bei, die mit ätzendem und erschütternden aleatorischen Ostinati einen brennbaren und schrägen melodischen Pflasterstein in das knüppelharte Geschehen einführt. Okay, also das ist, glaube ich, aus dem Englischen übersetzt und ja, kann ja jeder entscheiden, ob das nun so überzeugend oder egal. Was mir noch gerade beim Hören eingefallen ist, dass ich nicht weiter auf das Ensemble eingegangen bin, von denen wir vorher hörten. Ensemble ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Es ist ein Duo, Elio Amberg und Sylvain Schmidt, die eben gerne in Hamburg spielen würden. Also wer die Möglichkeit sieht, für die ein Konzert zu organisieren zwischen dem 7. und 10. Oktober. Die sind davor in Berlin und kommen aus Zürich und Maastricht. Okay, welche Ansprüche sie stellen, weiß ich nicht, ob es ein Dog-Gig sein kann. Aber vielleicht ist es einfach toll für Sie, in Hamburg mal zu spielen. Kann sich an mich wenden, post@heinermetzger.de oder ich glaube, ich habe auch noch eine Klingdings-Webseite, egal, post@heinermetzger.de. Und damit komme ich zu einem weiteren Track, diesmal von einer CD, von einem Album, das noch gar nicht erschienen ist. Das wird im November erscheinen. Und zwar von der Band Irreversible Entanglements. Ich glaube, die sind hauptsächlich in Chicago zu Hause. Das Album wird heißen Open the Gates und ist auf Bandcamp zu erwarten ab dem 12. November mit 7 Tracks. Die Musiker in dem Fall sind Kame Ajewa, Voice Synthesizer Kier Neuringer, Saxophon Synthesizer Akil Navarro, Trumpet Synthesizer Luke Stewart, Kontrabass, Bassgitarre Chester Holmes, Drums und Percussion und der titelgebende Track, den haben sie schon veröffentlicht, Open the Gates. Jetzt muss ich den nur noch in mein Abspielgerät bringen und wir hören ihn dann gleich. Kurzes Stück, 2,5 Minuten. Energy time. Universal sound law, not guilty, not doing time, unbound. An offering for freedom. We hold you, saw forever's Neptune bliss. In exchange with Saturn, new Mars. Energy time. It's energy time. We arrive. Open the gates. Open the gates. Open the gates. Open the Gates von Irreversible Entanglements. Und ich hatte ja am Beginn der Sendung angekündigt, dass die Texte zu den Alben eine gewisse Rolle spielen heute in der Sendung. Das sollte auch bei diesem Track sein. Irreversible ist wieder eine Übersetzung aus dem Englischen, und dann hört sich dann das, oder wird es dann so übersetzt, kann es so übersetzt werden. Ich zitiere aus dem Albumtext von Bandcamp. Irreversible Entanglement, drittes Album Open the Gates, ist ein ätherischer Splitter aus zerklüftetem Onyx. Eine melancholische Erkundung des postkolonialen Schutz, der uns umgibt. Sehen und hören wir zu, wie sich diese Platte durch die sandige Asche möglicher Geschichten schlängelt, mit einer nervösen Gegenwart Zwiesprache hält und darum bittet, in eine holographische neue Zukunft hineingeboren zu werden. Together in Holy Sound. Die Band näht geduldige Hymnen aus der Atmosphäre. Der Agit-Jazz, der hier zu hören ist, schöpft aus einem breiteren Klangvokabular als bei früheren Exkursionen und ist gleichzeitig prä- und postapokalyptisch. Wenn der Bass in einer Trance-Schleife taumelt, die Bläser in den Track-Grooves wie Poltergeister in den Straßen spielen, die Poesie wie ein Kriegerruf bei einem Satsang kaskadiert und das Schlagzeug sowohl wild als auch raffiniert mit Uhuru-Herz-Kadenz pulsiert. Dies ist Irreversible Entanglement auf neuem Boden, genau wie der alte Boden. Und wir brauchen es jetzt. Das Universum war überflutet von der kränklichen statischen Hülle des Antikosmos, der Antination. Die Hallen waren leer, unsere Schatten halten wider und befleckten die Wände unserer verlassenen Oasen. Also strömten wir hinaus auf die wilden Straßen von 2020. Die Geister unserer Arbeit tanzten um die Krankheit herum, als wir unsere alten Denk- und Bewegungsmuster in Brand setzten, als wir Polizeiautos in Brand setzten und die Scheiben unserer eigenen zunehmend in Entrechtung einschlugen. Öffnet die Tore, schrien wir, gesegnet sei, wir brauchen es jetzt. Also ich tue mich mit dem Text immer so ein bisschen schwer, weil es irgendwie so einmal, ja gut, diese blumige Sprache ist, ist nicht unbedingt meine Sache, aber okay, warum nicht mal? Und warum jetzt Antination? Was ist das große Problem mit Antination? Verstehe ich nicht. Antikosmos geht sowieso nicht. Und okay, ich finde, das ist auch ein bisschen sehr viel vorgenommen ist. Aber okay, so vertritt sich also Irreversible Entanglement, und die Musik hat auf jeden Fall einige Qualitäten, finde ich schon. Okay, zum Schluss noch eine Musik, die auch mit der letzten Sendung zu tun hat, und zwar mit Frederik Arschewski. Frederik Arschewski war ja in der letzten Sendung hauptsächlich zu hören als Pianist. Er war eben auch Mitmusiker in verschiedenen Ensembles. Eins davon war Musica Electronica Viva, ein elektroakustisches Live-Musik-Ensemble, zu dem verschiedene Musiker dazugehört haben. Ich habe jetzt eine Aufnahme von 1968, ein Live-Konzert aus London mit am Cello verstärkt John Fittiblaze, Percussion verstärkt, Vocals, wir wundern uns, kein Klavier, Frederik Arschewski, Synthesizer, einem Tragbaren von Alan Bryant, und wir wundern uns auch, Trumpet, Percussion, Alvin Curran. Ich glaube nicht, dass es jetzt so ähnlicher Joke war wie vorher bei dieser Beethoven-Interpretation, wo die Sitzplätze oder die Instrumente gewechselt haben und mit klarer Kalkulation, dass ein Bratschist auf einem Cello nicht sonderlich gut das Stück spielen kann. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Side-Instrumente von den Vieren, die ich gerade genannt habe, waren. Und davon hören wir gleich eine Aufnahme, also von einem Live-Auftritt von aus London von 1968. Das Ensemble nochmal. Es wurde eben von Alvin Curran, Richard Teitelbaum, der dann jetzt nicht dabei ist, Frederik Arschewski und anderen, gegründet und hat immer wieder gewechselt. Also die haben sehr früh auch mit Synthesizern experimentiert, haben John Cage-Stücke aufgeführt und auch nicht musikalische Objekte verwendet in ihren Konzerten. Hat sich auch in andere Räume bewegt, also war jetzt nicht nur in den Räumen für neue Musik zu sehen und zu hören, sondern eben auch in anderen Räumen. Und damit geht die Klingding-Sendung dann heute zu Ende. Die nächste Sendung wird am 15. Oktober sein. Und die werde ich nicht machen, die wird Gerd Vierkötter machen. Jetzt kommt Pascal und wird gleich auflegen. Electronic Jam wird sich gleich in Stadt begeben. Nochmal zur Klingding-Sendung. Die Webseite ist www.hierunda.de/klingding.html. Konzerte mit aktueller Musik gibt es auf der Webseite www.vmh. Und jetzt Musica Electronica Viva mit einem Konzertmitschnitt von 1968. Tschüss und weiter anregendes Hören. Und gleich geht's weiter mit Electronic Champ.